Moll wohnt seit einem Jahr im Erinnerungshotel. Moll wohnt seit einem Jahr im Erinnerungshotel. Grau wird sein Haar, denn die Wasser fließen ihm zu schnell. Er kommt nicht mehr mit. Von der Wand grinst seine Queen. Auf ihrem Arm der blonde Prinz. Der blonde Prinz. Von der Wand grinst seine Queen. Auf ihrem Arm der blonde Prinz. Sie zog's zu einem anderen hin. Der schenkt dem Bubi jeden Tag eine Rolle Drops. Auf dem Bett liegt eine Decke. Knallgelb. Er fand sie mal schön. Hier hat sich der junge Recke die mollige Queenie genau besehen. Heute sitzt er in der Ecke. Und zieht ihr Bett aufstehen. Da passiert schon lange nichts mehr. Thank you. Manchmal dudelt das Radio. Goodbye, Corinna, schön war die Zeit. Manchmal dudelt das Radio. She's got a ticket to ride. Dann schnürt's ihm die Kehle zu. Und die Medizin steht bereit. Mal gib auf dich Acht. Sonst erstickst du im Hotel. Sonst erstickst du im Hotel. Die Erinnerung wird schwerer. Und die Wasser sind viel zu schnell, sind sehr schnell.